weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es auf einen Ausflug nach St. Petersburg, Florida, auf die Central Avenue. Und zwar zu der 951, also 951. Der Central Avenue. Dort nämlich ist ein süßes kleines Lokal. Und da machen wir heute einen Ausflug hin. Bei Babsi zum Gulasch und Spätzle essen. German Knödel, frisches Essen, jeden Tag. Ach, du meinst die German Knödel, das deutsche Lokal auf St. Petersburgs Fressmeile entlang der Central Avenue, nahe dem Kreisel mit dem großen Rad, also dieser Radskulptur aus Beton in der Mitte, wo die süße Kellnerin Babsi einen auf Deutsch so nett begrüßt und berät? Ja, da war er schon und es war nett und gemütlich drin und draußen unter den rot-weiß gestreiften Schirmen. Und das Essen war prima. Neulich war ich wieder dort und Babsi hatte Zeit an diesem Nachmittag, denn abends ist es immer voll zu einem Gespräch. Also nachmittags ging das noch. Sie ist so gerne hier, nicht nur in den USA, sondern auch einen Job in diesem Lokal mit dem Besitzer, dessen Großmutter aus München stammt. Babsi hätte gedacht, es war die Mutter, aber es war die Großmutter. Heute nennt man das in Belgrad seit über einem Jahrhundert bewahrte deutsche Küchentraditionsessen mit Sauerkrautschnitzel und Kartoffelsalat. Babsi, die aus der rheinischen Küchentradition nahe Düsseldorf stammt, will noch Kartoffelpuffer dazu einführen, hat also gerade diese Tradition einen deutschen Ursprung, und zwar sind das die sogenannten Volksdeutschen. Das heißt, das Essen kam dorthin nach dem früheren Jugoslawien in den Osten hinein und dort sind sehr viele Deutsche auch hin ausgewandert. Das war natürlich vor Kriegszeit und fast vor 100 Jahren. Und diese Tradition besteht aber in diesen Gegenden, wie zum Beispiel Belgrad, weiter. Das heißt, man isst Deutsch und man kennt eben gerade diese Sache, Schnitzel, Sauerkraut, Kartoffelpuffer, Kartoffelsalat und so weiter. Also, wenn Sie diese Küche essen, dann ein Land weiter, nämlich in den USA, und man trifft eben auch auf Leute, die diese Tradition aus ihrer eigenen Familie kennen, so auch Taso und Natascha aus Belgrad. Und Babsi ist die Zubringerin des Deutschen, der deutschen Sprache und auch des deutschen, der deutschen Ideen aus dem rheinischen Gebiet. Und Babsi stammt nämlich aus Düsseldorf. Es gibt dort etwas für jeden Geschmack. Und natürlich ist Babsi ganz besonders daran interessiert, auch ihre Sachen mit einzubringen. Und dazu wird sie uns einiges erzählen. Also, sie ist, wie gesagt, gern in den USA. Sie hat einen Amerikaner, der einst geheiratet und ist also aus Düsseldorf, aus der Düsseldorfer Gegend. Frischer Salat und Kartoffelsalat, der ganz frisch gemacht wird. Jeden Tag wird das Essen frisch gemacht, mit Zwiebeln und Essig, auch für die Vegetarier, zusammen mit der vegetarischen Wurst, neben Schnitzeln und ganz normaler Bratwurst angeboten, lockt auch die an, deren Essgewohnheiten in deutschen Lokalen, besonders im Ausland, oft zu kurz kommen. Ich freue mich über die sogenannte volksdeutsche Küche, die Besitzer und ihr treuer Koch mit Liebe bewahren und die Babsi mit Freude an Neulinge und Stammgäste aus Europa und mit Europa-Erfahrung erklärt und anpreist und dann mit viel Liebe und immer freundlichem Gesicht auch serviert. Es geht recht schnell, obwohl alles frisch aus der Küche zubereitet kommt. Auch der Salat ist leicht und bunt und zum Abschluss gibt es Kuchen. Im Moment zwar Schwarzwälder Kirschtorte, also man muss immer fragen, was gerade die neue Spezialität ist, die bereitsteht. Obwohl in diesem Jahr, und natürlich deutsches Bier, Entschuldigung, obwohl in diesem Jahr Hurricane Ian die rot-weiße Markise mitgenommen hat, so bedauert Taso, die man wieder neu anmontieren lassen wird. So sagt der ehemalige Pilot übrigens und reizende Besitzer, eben Enkel einer waschechten Münchnerin, will er auch bald einmal für die deutschen Feiertage besondere Angebote zusammenstellen. Das Lokal ist 3-4 Jahre alt, insofern bringt also immer noch viel Neues, was da kommt an den Wänden, neue Deko, neue deutsche Poster, blau-weiße Fahnen, alles Mögliche, was eben die Leute anlockt und sagt, ich bin ein deutsches Lokal. Die Betreuung, wie gesagt, von Babsi und anderen Kellnerinnen, Babsi eben, mit der man gut Deutsch reden kann. Es gibt Dessert, es gibt Pommes frites. Übrigens kriegten die ein Zertifikat als die besten und krossesten in Tampa Bay. Schon deshalb lohnt der Besuch und eben auch ein bisschen Deutsch zu reden und auch sich ein bisschen Deutsch zu fühlen, das kann man ja. Vergiss nicht die Brezelsticks, sagt Babsi. Und sie selbst ist 5 Tage im Lokal und auch immer am Telefon, wenn man anruft. This is Babsi. Ein paar Tage hat sie natürlich pro Woche frei. Klimatisiert mit hohen Decken und immer mit deutscher Dekoration und sogar einem TV-Sender, wo es also ständig deutsche Popmusik, Schlager und alles Mögliche für jeden Geschmack etwas gespielt wird und auch mit dem Bild zu sehen ist. Also wer sich da erinnern möchte oder auch was Neues lernen möchte, der kann sich auch vor den Bildschirm setzen. Der ist oben an der Seite angebracht. Das heißt groß, aber man kann ihn auch sehen oder auch nicht sehen wollen. Vielleicht wollen sie einfach draußen sitzen. Und das geht ja eigentlich in Florida auch noch bis in den späten Dezember rein. Also wir wünschen Babsi noch viel Freude beim Servieren und beim Erklären und beim Einfluss nehmen, wenn es um das Menü geht. Da können Sie sicher auch Wünsche äußern und mal so ein bisschen Anregungen geben. Babsi hört gerne zu. Und wir wollen uns jetzt erstmal mit ihr unterhalten und hoffen, dass Sie auch dahin finden. 951 Central Avenue in St. Petersburg, Florida. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt mit Babsi unterhält. So, unverhofft sitze ich hier mal wieder im German Knödel und sitze neben der hübschen blonden Babsi. Und die Babsi ist hier Kellnerin. Und zwar schon lange, ne? Du ja, machst das 2 Jahre. Schon 2 Jahre. Ja. Und das ist schon lange auf. Und was habt ihr so Schönes, was machst du hier? Warum hast du dich hier beworben? Ja, weil ich habe mich hier beworben, weil ich Deutsche bin und ich liebe das, im deutschen Restaurant zu arbeiten. Ja, das ist doch toll. Und die Leute erwarten das auch, wenn man in ein deutsches Lokal geht, gell? Ja, manchmal, ich spreche hier nur Deutsch. Ja, weil das alles Deutsche sind, Deutsche die sich sind dann zu Hause fühlen. Genau, ich fühle mich dann auch zu Hause. Ja, und das ist schön. Und du kommst woher? Von Düsseldorf am Rhein. Düsseldorf am Rhein. Ich war mal lange in Bonn am Rhein. Und deshalb sind wir quasi Nachbarn, gell? Ja, of course. Ja. Und jetzt sag mal, wie bist du nur nach Amerika gekommen? Ich habe mich verliebt in einen Amerikaner. Am Strand. Am Strand? Hier am Strand? In Madeira Beach. Madeira Beach. Ja, und dann hast du den geheiratet und das ist ja eigentlich sehr schön. 16 habe ich den kennengelernt. War das 2016 und war das so eine Hochzeit am Strand? War das so was Hübsches? Nein, wir haben in dem Spinner Hotel, in dem am St. Peter, ist so ein runden Spinner. Ich glaube, das ist ein Lokal, das sich dreht. Das dreht sich, genau. Und da haben wir dann Celebration, die Hochzeit. sehr schön. Aber man kann auch sehr schön am Strand. Es gibt auch Leute, die machen Strandhochzeiten. Ja. Aber meine ganze Familie lebt in Deutschland und die konnten mal nicht eben hier hinkommen. Und es gab noch kein Zoom. Das war noch nicht 2016. Noch nicht. Jetzt hätten sie alle dabei sein können, siehst du? Ja. Jetzt sind wir 2022. Und also nicht alles funktioniert im Leben. Und insofern bist du hier und freust dich über die Kunden. Genau. Und bist auch noch, also das darf ich gar nicht sagen, dass du Großmutter bist. Ja, das bin ist schon ja Großmutter. Eigentlich fantastisch. Also die blonde hübsche Papsi. Wer hätte das gedacht? Okay, und jetzt erzähl mir mal was zu dem Lokal. Also das Lokal gibt es ja schon ungefähr, seit du hier bist. Also was? Oh no, länger. Länger schon. 4 oder 5 Jahre schon, ja. Okay. Und der Tasu, der das leitet, das und mit seiner Frau Natascha. Das hört sich sehr russisch an, aber die sind aus Belgrad. Das heißt, die sind Serbien. Aus Serbien. Aber die Mutter war Deutsche. Die Mutter war Deutsche. Und das nennt man so Volksdeutsche im Prinzip, weil die nach Richtung Osten ausgewandert sind. Die Mutter war von München. Ja. Die Mutter war von München und hat dann also jemand geheiratet, wie ich jetzt ein Amerikaner, in Serbien. Und und hat dort schön deutsch weitergekocht, denn die Rezepte kommen ja Rezepte von ihr, seiner Mutter, ja. Ja, also direkt aus München, könnte man sagen, mit so einem kleinen Kick Richtung USA. Und der Tasu ist vor diesem großen Krieg, der da also Jugoslawien total zerteilt hat, ist der nach Amerika gekommen. Genau. Und hat eine sehr hübsche junge Frau und auch ein kleines Kind und auch ein älteres Kind. Also er hat quasi zwei Familien in seinem Leben, nicht? Ja. Was sehr hübsch ist, denn er ist jetzt also ein ganz liebevoller Vater, denn er hat Zeit, denn die Babsi schmeißt den Laden. Ja, of course. Allerdings ist Natascha auch hier und ein wunderbarer Koch und da gibt es ganz leckere Sachen. Genau. Und diese Idee des deutschen Kochens, die ist in Amerika weiterhin beliebt. Das ist etwas, was wir gar nicht, also die Leute, was suchen die Leute, wenn sie herkommen? Suchen sie Heimat? Suchen sie was, was sie mal kennengelernt haben? Wir haben auch viele amerikanische ehemalige GIs. Ja, auch. Genau, weil wir haben many American military in Deutschland. Mhm. Und die lieben natürlich auch das deutsche Bier, endlich Jägerschnitzel. Ja, und Jägerschnitzel und es gibt aber auch panierte, also alles ist eigentlich paniert. Ja, Wiener. Aber ihr habt Wiener Schnitzel, ihr habt Wiener Jägerschnitzel Schnitzel. Und ihr habt wunderbare Wurst. Die und ihr habt sogar vegetarische Wurst. Ja. Also wer da jetzt Probleme hätte, dass er nur von Fleisch umringt ist, was ja sehr deutsch ist, gibt es auch was für Veganer bzw. für Vegetarier. Und also herrlichen Nachtisch, der nicht so süß ist, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Der ist also Schwarzwälder Kirsch süß, Schwarzwälder Kirsch, aber nicht so zuckersüß wie an der Riviera, wo man da super, super süß isst. Und in Griechenland und so weiter, in all diesen Ländern, wird immer viel mit Honig und Zucker gemacht. Und diese deutschen Torten, das sagen die Amerikaner, die sind ja nicht süß genug. Ja, und zwischendurch klingelt immer das Telefon und dann muss man dran gehen und sagen, was sagst du dann immer auf Englisch? He is Sherman Knödel. Hi, Knödel. My name is Babsi. Babsi. Und Babsi kommt von Barbara? By the church. Mein deutscher Name ist Bärbel. Ach, Bärbel. Weil ich bin Katholik. Und dann Barbara. Aha, Barbara. Der Name kommt von Barbara. Santa, von der Santa Barbara. Ja, ja, ist viele sagen Babsi, auch meine Familie. Ist auch einfach Schottner. Zu sagen. Ja. Das ist wirklich, es gibt viele Namen, die man nicht so gut aussprechen kann. Und Bärbel ist auch so eins von Burble. Genau. Das wird genau. Da sage ich immer Babsi. Babsi finde ich viel schöner. Das hat mich schon Schön lange mal Babsi gehört. Twins? Babsi Twins nein, in Babsi America? Das mit O. Das ist wieder was völlig wieder anderes. Woanders. Ja, ja. Aber das ist genauso, wie die Leute glauben, dass das Salvador Dali Museum hier von Dolly Parton kommt. Guck mal, das Dali-Museum könnte auch das Dolly-Museum sein. Ja. Und sagen, nee, das ist ein anderer Künstler. Nicht die Dolly Parton, sondern der Salvador. Ich war in Las Vegas im März und da haben die gesagt, hey, you look wie Dolly Parton. Ja. Ah, naja, also das sagt in Bayern sagt man dazu, wenn jetzt die Mutter vom Tasso Bayerin war, dann sagt man, die Damen haben viel Holz vor der Hütten. Oh, und okay. Das ist, dann sage ich, oh, wood in front of your cabin. Und dann lachen sich die Frauen immer tot, wenn ich das sage. Das ist ein sehr bayerischer Ausdruck. Aber so, also eher die blonden Haare, würde ich jetzt mal sagen. Also, da war auch so du funny. Jetzt aus dem Kleid fällst. Hey, Dolly Parton. Das war so funny. Die hat sich ja ihre gekauft. Aber das ist ein ganz großer Schatz, die Dolly Parton ja, ist bei allen beliebt. Ja. Und das ist wirklich, also das ist ein Phänomen, diese Frau. Ja. Das ist, also das wird die noch haben, da sollte die, also ganz Amerika liegt ihr zu Füßen. Das ist nicht nur Country-Musik, die hat eine Bücherei, die gibt Bücher an Kinder, die nicht lesen. Und also sie gibt so vieles, diese Frau gibt zurück an ihre Leute, an Amerika eigentlich. Okay, aber wir wollen zurück zu den Würsten und den Schnitzel. Wir machen auch Salate, wir haben Brezelsticks, die sind auch wirklich gut, mit Bierschieß und Mustard. Schön. Ja, Brezelsticks. Ja. Ich liebe die Brezel. Und, ja, das ist wirklich schön. Und jetzt habt ihr auch Gulasch hier auf der Karte Gulasch stehen. Gulasch für Spätzle. Gulasch und Spätzle. Also das ist immer wichtig, dass man auch so diese, die wollen ja auch bestimmte deutsche Gerichte, da fragt immer jeder dran danach. Genau. Ja, das ist klar. Und wie läuft denn so ein Tag ab? Du bist hier den ganzen Tag, ist das auf immer, nachmittags auf? Jeden Tag, also ich arbeite jeden Tag von 11 bis 10, von Dienstag. Also bis 22 Uhr, also bis abends. Ja, bis 22 Uhr, von Dienstag bis Samstag. Und man soll trotzdem immer anrufen, weil man nie weiß, wenn irgendwas eintritt. Ja, genau. Jetzt hatten wir während einem kleinen Hurricane, Sie sitzen jetzt 2022 hier und hat uns der Ian das Hurricane gerade mal nicht erwischt. Aber da haben sehr viele auch zugemacht über diese Tage. Ja. Das ist die 4 Tage im Jahr, die wir nicht gerne in Florida leben. Und der Rest der Zeit leben wir gerne in Florida, genau. Gell? Genau. Und es hat, Gott sei Dank, ist es an uns vorübergezogen. Das können wir nur, ja. Da können wir nur 3 Kreuze machen, wie man so schön, wenn man abergläubisch ist, sagt. Sieht es nicht so gut aus. Nein, ja. In Fort Myers ist es wirklich nicht schön. Das stimmt. So, und und Sonntag und Montag sind, da ist Helena hier. Ah ja, also da sind auch... Und Montag ist Alissa hier. Okay, also du bist nicht alle Tage da, aber mit dir können sie auf jeden Fall Deutsch sprechen. Auf jeden Fall. Das ist schön. Und wie ist es denn in Florida? Ist das ein Ort, wo man lange bleiben will? Was sagen die Leute, wenn die reinkommen? Leben die hier oder sind es viele Touristen auch? Es sind auch viele Touristen. Von Kanada, von New York, von Chicago. Und Ohio. Ihr seid an einer sehr guten Straße. Ihr seid an der Central Avenue hier in St. Pete. Und es ist eine wirklich gute, also es ist ein Laufpublikum. Yes. Du kannst also rausgehen, das ist fast wie Lincoln Road in Miami. Miami. Da stehen die Leute alle vor ihren Lokalen und sagen, hier, wir haben Schönes anzubieten. Und das machst du ja eigentlich auch. Du stehst das mache ich auch, wenn ich die Zeit habe, ja. Ja, wenn man also gerade mal nichts zu tun hat, denn du hast recht, hier sind einige Tische drinnen. Also man kann auch wunderbar mit hohen Decken, schöne Durchlüftung. Das war ja für die letzten Jahre war es immer so ein bisschen heikel, wenn man in was Kleinem war, ob man mit zu vielen Leuten zusammenkam. Nee, ist wunderbar hier, dieses Lokal. Und kühl drinnen und draußen unter den Schirmen sind sehr hübsche rot-weiß gestreifte Schirme. Da hat man also auch schöne Sitzgelegenheiten an der Straße. Und die Leute, die freuen sich, weil sie eben mal vorbeigehen. Und eben kam einer zum Beispiel, der hat gesagt, ich habe zwar nebenan die Pizza gegessen, weil mir nach Pizza war und ich kriege die so wenig, das muss eine spezielle sein, weiß nicht. Aber der hat dann bei dir gefragt, was macht ihr denn eigentlich, was habt ihr denn eigentlich? Und, und dann kannst du dir so einiges erzählen. Dann, ja. Und die Salate, muss ich dir ehrlich sagen, die sind wunderbar. Also das ist leicht, ist nicht irgendwie so mit... Wir essen viel Olivenöl, ja. Also ob jetzt Deutschland, Italien, Spanien, Little vinaigrette with olive oil. Ja, ja, also eine richtige Vinaigrette, sagt ja. man im Deutschen auch. Und, also die Leute lieben hier den Salat. Ja. Weil die haben gesagt, immer den ganzen Dressing. Ja, ja, ja. Es gibt in Amerika sehr schwere Flaschen mit so 1000 Islands und so weiter. Das ist richtig mayonnaisig. Ja, Mayonnaise. Aber diese sind jetzt sehr, sehr leicht. Ja. Und das ist ja für jemanden, der so einen riesen Schnitzel verdrückt, ja, das vom Teller fällt, dann will er auch ein bisschen vielleicht was Leichtes dazu. Ja. Aber es gibt wunderbare Fritten. Die haben die besten hier. Du hast gesehen von Tampa Bay? Nein, das sind die besten Fritten. Ihr habt eine Urkunde bekommen. Die steht dran. Und die sind auch lecker. Die haben die besten French Fries. Die besten French Fries in St. Pete in der Gegend oder in der ganzen Tampa Bay Area. Tampa Bay Area. Das ist wunderbar. Da hat eine Auszeichnung bekommen. Das ist toll. Und man kommt vorbei und wie gesagt, da steht auch, da sind also Schilder draußen im Moment, wie gesagt, für den Gulasch, ein Mandermal ist was anderes und man kriegt das auch recht schnell, das Essen. Das ist auch eine Sache, die für Amerikaner, die wollen immer gleich bedient werden, die wollen nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde auf ihr Essen warten. Ja. Aber ihr habt auch sicher Flüssiges zu bieten an Getränken, die man... Good German Beer and good German Riesling. Ja, schön, schön, schön. Das sind ganz wichtige Sachen. Und vor allem, ich glaube, die Betreuung ist wichtig, dass man immer für die Gäste da ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie ist es denn für besondere Feiertage? Gibt es da besondere Sachen, die ihr euch einfallen lasst für sowas? Also nicht unbedingt, sondern das ist also was saisonal immer mal, also wie das Gulasch jetzt auftaucht, das hatte ich vorher auch nicht gesehen, das ist jetzt was relativ Neues, ja. Ich möchte aber auch hier, ich habe schon mit Tasso gesprochen, dass wir machen vielleicht auch Reibekuchen, ja. Apfelstrudel. Mhm. Ist auch so typisch deutsch, ja, und ich liebe die Reibekuchen. Ja, das sind Und da habe ich schon mit Tasso gesprochen, also da werden wir auch demnächst im Angriff nehmen. Ja, also schön, dass du das erweitern hilfst, da ist auch das ein bisschen, da fehlt natürlich die Mutter jetzt immer ein bisschen, ja, genau. die das alles hätte. Ich habe das hier in Rollen gebracht, den Gulasch. Gäste fragen mich, wir müssen hier Gulasch machen mit Spätzle. Da wird auch gut angenommen hier. Ja, natürlich. Das ist auch was, wonach die Leute fragen. Also Sauerbraten kenne ich von jedem deutschen Menü, aber das hier das mit ist Gulasch, nicht für, das ja. Gulasch kann man auch lange kochen lassen. Das ist also, wenn der gut ist, dann wird er auch richtig schön gemacht. Und das ist ein sehr, sehr gängiges Essen. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Weil ich muss sagen, wieder Sauerbraten, da ist nicht für jeden. Nee. Weil meine Kinder mögen halt überhaupt nicht den Sauerbraten. Nee, aber du bist ja aus Düsseldorf. Der ja. Ich mag den. Ja. Aber Reibekuchen sind was Schönes. Ja. Und die habe ich mir früher mit den Tauben geteilt. Ich habe immer im Kölner Bahnhof gesessen und im Schnee, also draußen gestanden mit den heißen Reibekuchen und habe dann den Tauben, die sitzen ja dann um dich rum, die wollen ja gerne mitfressen. Und dann haben wir, also da gibt es drei große und das habe ich nie geschafft in meinem Leben. Und dann habe ich immer ein bisschen was abgegeben. Ja. Was ist denn dein Ausblick? Was wünschst du dir für so ein Lokal, für die Zukunft? Was ist Ihr habt ja sehr viel aufgebaut, mehr Wein, mehr, also habt ihr schon, wirklich dazu gebaut. Habt auch angehört, was die Leute kommen und fragen. Hm. Und du hast gesagt, nach Gulasch wurde gefragt. Ja, nur ich bin hier wirklich, ich habe in mehreren Restaurants gearbeitet, seit ich hier bin jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ein kleines Menü. Ich finde, wir machen jeden Tag alles frisch. Wenn ich in different Restaurants gearbeitet habe, die meisten haben gefrorenes Food. Ja, gegessen. Ja, gefrorenen Sachen. Ja. Und hier, wir machen wirklich jeden Tag der Kartoffelsalat, der Sauerkraut, jeden Tag macht der Koch das frisch. Und die Breadcrumb, too. Ja, also auch für die Schnitzel. Das ist frisch. Und, denn da gibt es vieles Gefrorene, das stimmt. Ja. Und dann wir haben hier ein kleines Restaurant, kleine Küche, was wir haben, wir machen das jeden Tag frisch. Das ist für mich wichtig. Ja, finde ich auch. Und auch vom Geschmack her, das macht viel aus, das stimmt. Ja. Weil das bringt gar nichts, wenn du hast ein Riesenmenü und dann ist die Hälfte alles gefroren. Und das finde ich wichtig. Wir haben ein kleines Restaurant und wir machen alles frisch. Ja, ja. Und ich komme immer gerne wieder her und ihr seid also abends recht voll. Also das ist gerade die Zeit, wo die Leute alle anfangen loszugehen und es ist das schönste Wetter im Winter sowieso. Ja. Aber auch über den Sommer hinweg, da kommen Leute vorbei und dann sagen, oh, das probiere ich mal und ich wohne gleich um die Ecke und was die alles erzählen. Ja. Mhm. So, und jetzt kommt wieder Kundschaft und jetzt musst du dich wieder kümmern. Und wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, und gerne geschehen. Ich hoffe, dass alle mal vorbeikommen oder einfach mal anrufen, um zu sagen, hier ist die Papsi am Telefon und dann können wir Deutsch mit dir reden. Genau, auf jeden Fall. Ich fühle mich dann auch immer heimisch, wenn dann hier Deutsch hinkommt. Manchmal, ich spreche nur Deutsch, weil ich viele hier von Deutschland kommen auch hier hin. Auch die von Deutschland kommen im Urlaub hier und kommen dann hier hin. Ja. Das ist dann ja auch sehr schön. Witzig, ne? Dass sie also doch immer wieder ins Deutsche zurückkehren. Ja. Aber weißt du, das ist genauso wie die Amerikaner, die zu McDonald's laufen in Paris und nicht eben mal was Pariserisches oder so. Genau. Diese Idee, dass der Hamburger einem doch am heimischsten ist. Ja. So sind die Spätzle. Genau. Das, was wir hier haben. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und Caso und Natascha freuen sich auch über den Besuch. Und der Koch hat jetzt wieder was zu tun, weil ich gerade was bestellt habe. Genau. Tschüss. Tschüss. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei der netten Kellnerin aus dem German Knödel Restaurant in St. Petersburg, 951 Central Avenue, und bei den Besitzern Tasso und Natascha, die diese deutsche Tradition, die ihre Großmutter mitbrachte, weiterhin umsetzen und hüten und vor allem mit ihnen teilen als Publikum und immer, immer frisches Essen servieren. Also wie gesagt, das ist, und das hat man in wirklich kürzester Zeit, das ist auch interessant, denn in USA wird das wirklich verlangt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Es war prima, auch die neuen Gerichte mal auszuprobieren, und vielleicht sehen wir uns demnächst mal dort wieder. German Knödel in St. Petersburg, Florida. Und das ist ein Stückchen, ein kleines Stückchen Heimat, wie die New Yorker sagen, home away from home. Also viel Spaß und lernen Sie Babsi kennen mit den hübschen blonden Zöpfen. Und vor allem haben Sie viel Spaß in St. Petersburg, Florida, denn da gibt es ja auch vieles andere. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, eine gute Woche, bleiben Sie gesund, gehen Sie an die frische Luft und essen Sie dort auch einmal. Tschüss und noch viele Grüße von Produzent Bill Davidson, bei dem ich mich natürlich auch immer herzlich bedanke. Tschüss, tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen.